klar. Pussis, Pussis, Pussis. Allein spazieren, Pussi, Freunde. In Tinti Twister gibt's Pussis, dass euch die Augen übergehen. Die beste Auswahl an Pussis jenseits des Ural. Pussis im Sonderangebot. Wir haben weiße Pussis, schwarze Pussis, spanische Pussis, gelbe Pussis. Wir haben weiße Pussis, kalte Pussis, nasse Pussis. Wir haben stinkende Pussis, haarige Pussis, blutige Pussis, bissige Pussis. Wir haben Seidenpussis, Sandpussis, Nylonpussis, sogar Pferdepussis, Hundepussis, Hühnerpussis. Kommt schon, ihr wollt den Pussi, kommt ihr Pussi, Freunde. Was immer ihr wollt, wir haben es für euch. Ein Reitspazier, Pussi, Freunde. Aufgepasst, Pussikunden, nutzt unseren ne Pussi für Penny Sonderangebot. Ihr kauft eine Pussi zum regulierten Preis und ihr erhaltet dafür eine weitere Pussi von gleicher oder schlechterer Qualität für nur einen einzigen Penny. Versucht mal, eine Pussi für Penny zu unterbieten, wenn ihr irgendwo eine billigere Pussi findet. Fickt sie!